Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Nienburg Energie senkt Preise, Sitzung des Wirtschafts- und Marketingausschusses und Verkehrsunfall auf der B215. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet um 17 Uhr eine öffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Marketingausschusses im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Wettbewerb Neugestaltung Lange Straße. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der kommunale Versorger Nienburg Energie senkt zum 1. Oktober seine Erdgas- und Wärmepreise. Bereits im letzten Jahr wurden die Preise gesenkt. Die Kunden werden im Laufe der Woche schriftlich über die neuen Preise ab Oktober informiert, weiß Norbert Witt, Geschäftsführer der Nienburg Energie. Ein Kunde mit 10.000 Kilowattstunden Erdgasverbrauch spart rund 77 Euro und ein Kunde mit durchschnittlich 25.000 Kilowattstunden Verbrauch spart bis zu 150 Euro im Jahr dadurch. Am vergangenen Freitag ereignete sich um 20 Uhr auf der B215 zwischen der Auffahrt der Ortsumgehung Nienburg-Mitte und der Zellerstraße ein Verkehrsunfall. Ein dunkler VW Golf fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine langgezogene Rechtskurve und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender dunkelblauer Honda wich zunächst nach rechts aus und geriet anschließend nach links über die Fahrbahn hinaus in den Wegeseitenraum. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand am Honda ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.